Yeah. Deutscher Rap hat mit mir seinen Chef Demagogen. Man sagt, meine Texte wären rechte Parolen. Ich bin nur ein Deutscher mit Identität. Und meine Tracks machen Stress, als wenn der Ivan dich schlägt. Keiner traut sich raus, wenn die Wölfe heulen. Wir stehen auf den Straßen wie Litfaßsäulen. Ihr wollt Kinder zeugen, weil es Kohle gibt. Doch das Alpha-Gen macht den Unterschied. Aus dem Arsch deiner Ollen kommen nur Esel raus. Ich hab in Senne an Öko-Rapper Schnee verkauft. Bin gerannt vor den Bullen durch die Innenstadt. Hast du gute Kameraden, wirst du nie gepackt. Heute werden Schutzgelder als Spenden getarnt. Du wirst gejagt, weil du Rentner verarscht. Für den Enkeltrick bist du nur ne Nummer zu braun. Deshalb sieht man dich beim Splash auch wieder Rucksack geklaut. Und ich komme in dein Dorf, lasse Waffen sprechen. Du warst in der Schule der Klassenbeste. Ich war gut in Sport und Counter-Strike. Und heute klatsch ich deiner Mutter auf ihr Arschgeweih. Ich fliege übers Reich wie ein Albatross. Von den Gangster-Rappern traut sich heute keiner raus. Die Bombe kommt von oben wie ein Schiss auf deine Glatze. Wer hat behauptet, der Ahmed wäre Sachse? Paramilitär, Bürgerwehr. Du verreckst an deiner Kifferlunge, grüner Teer. Mir fällt es nicht schwer, hab ein reines Gewissen. Ersticke deutschen Rap mit nem weißen Kissen. Dieses Land ist am Arsch wie Klopapier. Und deine Mutter säuft am Tag 20 Dosen Bier. Ich komm aus der Gosse, kenne keine Gnade. Wegen mir klebt das Blut an der weißen Fassade. Sie kennen meine Fresse vom Titelblatt. Bin der Rapper, der ein Messer im Stiefel hat. Du spürst die Klinge an der Halsschlagader. Denn hier wirst du zerfickt wie dein Transenvater. Und ich komme in dein Dorf, lasse Waffen sprechen. Du warst in der Schule der Klassenbeste. Ich war gut in Sport und Counter-Strike. Und heute klatsch ich deiner Mutter auf ihr Arschgeweih. Yeah!